Ein schwarzer und ein weißer Mord von Thomas Andresen. Ich habe gestern Ihren Sohn gesehen, Herr Flotow. So. Eugen. Ach ja, Eugen. Ja, er fuhr in einem neuen großen Mercedes vorbei. Ja, ja, Eugen hat uns immer nur Freude gemacht. Und wie geht es Ihrem anderen Sohn, Frank? Es wird jetzt schon so schnell dunkel, ja. Entschuldigen Sie, was haben Sie gefragt? Ich habe mich nur nach Frank erkundigt. Ja, vielen Dank für die Nachfrage. Frank geht es jetzt auch gut. Er entpuppt sich langsam. Diese verrückten Jahre, ich meine sein Alter. Und unsere Zeit allerdings auch, die muss man hinnehmen, ja. Aber er entpuppt sich jetzt. Ich verstehe mich jetzt ganz gut mit ihm, ja. Neulich haben wir seinen 23. Geburtstag gefeiert. Hat er wieder Arbeit? Da ist nichts im Wege. Er wird sich schon entpuppen. Entschuldigen Sie, ich bin in Eile. Mein Auto steht da im Parkverbot. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Frank! Ja? Was stehst du denn in der dunklen Garage? Ich hab mich richtig erschrocken. Und du hast schon wieder dein Auto in deine Garage gefahren. Frank, ich verstehe dich nicht. Sprich leise, Daddy. Sag nicht schon wieder, Daddy. Entschuldige, Papa. Darf ich ihm deinen Scheinwerfer ausschalten? Ja, was ist denn? Warum fährst du dein Auto nicht aus meiner Garage? Warum machst du mir nicht Platz? Erklär mir das. Komm in die Garage, es regnet. Frank, was ist denn passiert? Ich sehe es dir doch an. Hast du etwa... Halt! Warum machst du das Garagentor wieder zu? Was willst du in der geschlossenen Garage im Stockdunkeln hier? Ich muss mit dir sprechen, Papa. Schon wieder, aber ich werde allmählich immun. Ich rege mich nicht mehr auf. Jedenfalls nicht, wenn es mir nicht passt. Was ist mit dir los? Hast du einen Autounfall gebaut? Du hast wohl Fahrerflucht begangen. Warum versteckst du dein Auto in meiner Garage? Nein, Papa. Entschuldige, aber man traut dir ja allmählich alles zu. Ich sage Mann, nicht ich. Mach doch endlich Licht an, im Dunkeln werde ich verrückt. Was soll denn das? Lass mich mal vorbei. Ich mach die Autotür auf, dann geht die Innenbeleuchtung an. Na komm, spann mich nicht auf die Folter, was hast du? Da. Das ist es. Ist der Beifahrersitz kaputt? Nein, den habe ich umgeklappt zum Liegesitz, vorher schon. Vorher schon? Vor was? Siehst du denn nicht, was da liegt unter der Wolldecke? Nimm sie weg, dann siehst du es. Mein Gott, was ist das? Ist es ein Junge oder ein Mädchen? Mädchen natürlich. Ja, natürlich. Wie alt? Ich schätze, sie war 16. Wer ist sie? Ich weiß auch nicht. Wir können ja gleich mal nach ihren Papieren suchen. Wahrscheinlich sind sie in ihrem Reisesack. Sie ist sie. Lebt sie noch? Nein. Es ging alles so entsetzlich schnell. Was ging so entsetzlich schnell? Das ist eine lange Geschichte. Sie stand auf der Straße und winkte. Sie sah nett aus. Ich dachte, mit der Liebe ist das bei mir nämlich im Augenblick so, dass... Dein Liebesleben interessiert mich nicht! Was hast du mit ihrem Tod zu tun? Naja, sie ist tot. Ich hab sie erwürgt. Das war so, ich kann es dir genau beschreiben. Halt deinen Mund! Du kannst mir jetzt gar nichts beschreiben, verstehst du? Du kannst dich an nichts mehr erinnern. Wir müssen den Paragraphen 51 für dich kriegen. Du bist unzurechnungsfähig. Bist du ja auch. Ich halte dich schon lange für unzurechnungsfähig, aber... Dass du ein Mord... Nein, das darf doch nicht wahr sein. Mein Sohn, ein Mörder. Lass ein es Mörder, mich dich doch erklären. Ein Mörder. Und so, was ist mein Sohn? So. Sie war zuerst für allen bereit und plötzlich sagte sie, das kostet aber 100 Mark. Ich war doch völlig abgebrannt. Ich erklärte ihr das auch. Da sagte sie, wenn du abgebrannt bist, dann... Sei doch still, du Idiot, du! Was sie auch immer gesagt haben mag, du kannst dich nicht mehr erinnern. Du warst völlig unzurechnungsfähig. Begreifst du das denn nicht, du Schwachkopf? Ich muss es dir aber erklären. Du brauchst dich ja später an nichts mehr erinnern. Aber jetzt musst du mich verstehen. Du bist der Einzige, der mir helfen kann. Du bist so mein Vater. Ich will dir mal was sagen. Von Vatergefühl ist bei mir nicht mehr viel übrig. Was übrig ist, das ist ein Dreck. Ich quäle mich ab, um eine Art Fassade aufrechtzuerhalten. Ich möchte nur wissen, warum. Mein Sohn, ein Mörder. Ich werde wahnsinnig. Ich habe ja schon immer gesagt, dass du nicht ganz richtig im Kopf bist. In meinen Selbstgesprächen. Und Eugen hat das auch schon immer gesagt. Und ich habe es auch Johanna gepredigt. Johanna, ja. Weißt du übrigens schon Bescheid? Hast du ihr auch schon die Bescherung gezeigt? Ich bin doch nicht verrückt. Johanna kann mir doch nicht helfen. Wahrscheinlich besser als ich, du. Johanna ist meine Stiefmutter. Sie ist auch viel zu jung für meine Mutter. Glaubst du, dass ein alter Mann besser damit fertig wird als eine junge Frau? Nein, ich werde nicht damit fertig. Wie konntest du das tun, du? Ach, ich hatte plötzlich eine irrsinnige Wut. Nicht auf dieses Mädchen, ich weiß nicht worauf. Auf alle Frauen, glaube ich. In der letzten Zeit hat mich ein Mädchen nach dem anderen abgewiesen. Das hat sich in mir aufgestaut. Ich wollte nicht, dass sie hinterher tot ist. Ich wollte nur einmal zudrücken. Hast du sie? Ich meine, liegt Vergewaltigung vor? Nein, nein, das habe ich nicht getan. Kein Lustmord, das ist ein Pluspunkt. Eine völlig sinnlose Tat also. Es ist doch gut, dass du bei Professor Fischeis in Behandlung warst. Ich war nie bei Professor Fischeis in Behandlung. Du hast mich einmal mit Gewalt zu ihm geschleppt. Aber ich habe mich weder von ihm ausfragen lassen, noch habe ich seine Tabletten geschluckt. Außerdem ist das schon viele Jahre her. Verstehst du denn nicht, dass das deine einzige Chance ist? Du musstest schon mit 17 Jahren zum Psychiater. In diesem Fall können wir Professor Fischeis sogar ruhig einmal so nennen, wie ihn die Leute nennen. Er ist immerhin Leiter unserer Irrenanstalt. Ich musste dich mit 17 Jahren in die Privatsprechstunde eines Irrenarztes schleppen. Mit Gewalt. Sagen wir das ruhig. Es wäre vielleicht gut, wenn wir jetzt erst Professor Fischeis anrufen. Er könnte, nachdem er dich untersucht hat, die Polizei benachrichtigen. Lieber hänge ich mich auf, als dass ich zu diesem Fischeis in die Irrenanstalt gehe. Dann weiß ich nicht, wie ich dir helfen soll. Du musst mir helfen, die Leiche zu verstecken. Ich kenne eine Stelle, an der man sie nie finden wird. Du, aber man muss die Leiche ein ganzes Stück tragen. Und das kann man nur zu zweit machen. Ich soll dein Komplize werden, du armer Irrer! Versteh doch! Du armer Irrer! Du bist der arme Irre! Du warst doch bei Professor Fischeis in Behandlung! Ab! Du schlägst deinen Vater! Du hast mich doch zuerst geschlagen! Schlag doch deinen Vater gleich zusammen! Schreif doch an, du Feigling, du! Schlag mich doch zusammen! Oder ich schlag dich zusammen! Ein Schwächling bist du auch noch. Einem 16-jährigen Mädchen kannst du die Kehle zudrücken. Aber für einen Mann, der im nächsten Jahr immerhin 52 wird, gehst du zu Boden. Kriech in ein Auto, wenn du dich erholt hast. Raus mit dir und dieser Leiche. Such dir einen anderen, der dir tragen hilft. Oder stell dich der Polizei. Oder häng dich meinetwegen auf. Ich mach dir den Weg frei. Richard, Liebling, du kommst spät. Wolltest du nicht im Fernsehen den Krimi sehen? Ja, Johanna, Liebling. Hat es denn schon angefangen? Ich habe den Apparat nicht eingeschaltet. Ohne dich macht's mir keinen Spaß. Außerdem lese ich gerade einen entsetzlichen Artikel. Ich muss ihn dir unbedingt vorlesen. Gleich, Liebling. Ich erkläre dir auch gleich, warum ich so spät komme. Ich muss nur noch schnell ein wichtiges Telefonat führen, ja? Hier spricht Flotau, Richard Flotau. Ich möchte eine Anzeige erstatten. Ja, bitte. Mit wem sprichst du, Liebling? Hallo, ich wollte eine Anzeige erstatten? Ja, das heißt, nein, das heißt, ich ziehe die Anzeige lieber wieder zurück. Du blutest ja, Richard, Liebling. Ich bin in eine Schlägerei verwickelt worden, ja? Aber ich ziehe die Anzeige wieder zurück. Die haben doch noch gar keine gemacht. Ja, das ist es ja. Ich wollte im ersten Zorn. Aber kaum spreche ich mit der Polizei, da kommt schon wieder die Vernunft. Heutzutage bekommt man ja nur Scherereien, wenn man Gerechtigkeit will. Hören Sie mal. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Bitte. Guten Abend. Du blutest an der Lippe? Liebling, wie kommst ausgerechnet du in eine Schlägerei? Ich bin von einem Verrückten angefallen worden. Und deswegen wolltest du gleich die Polizei benachrichtigen? Lassen wir das Thema. Dann lies mir schon lieber deinen entsetzlichen Artikel vor. Es gibt so viele entsetzliche Artikel in letzter Zeit. Andere Männer singen in der Badewanne. Ich führe Selbstgespräche. Selbstgespräche sind immer noch besser als Es staut sich sonst auf. Ich muss Gespräche führen. Ratloser, verwitweter Vater sucht Partnerin für Gespräche. So hätte ich die Annonce damals formulieren sollen. Naja, lebensbejahender Beamter, Mitte 40, gute Erscheinung, seit einem Jahr verwitwet, sucht Warmherzige. Warmherzig ist Johanna. Auf ihre Weise. Und Gespräche mit ihr gibt's ja auch. Aber nie so richtig über meine Themen. Ach, ich weiß auch nicht. Jedenfalls führe ich selbst Gespräche. Johanna, Liebling, weißt du, von wem meine blutige Lippe gestern Abend stammte? Von Frank. Er hatte eine Leiche in seinem Auto. Er hatte ein ganz junges Mädchen erwürgt, ein Kind praktisch. Und Papa sollte mal helfen, ja. Ich habe als Vater wieder mal versagt. Ich kann mit Frank einfach nicht. Ich hatte plötzlich eine irrsinnige Wut. Das waren übrigens auch seine Worte. Na, dann habe ich ihm eine verpasst. Ich traf erst sein rechtes Auge, dann traf ich ihn direkt am Kinn und er fiel zu Boden. Jetzt halte mir nicht wieder vor, welche Fehler ich gemacht habe. Du bist Lehrerin und du bist es in jeder Situation. Du musst immer nur Fehler entdecken, immer nur Fehler entdecken. Ja. Ich bin der Vater eines Mörders. Und vor Gericht kriegt der Vater die Schuld, dass es mit dem Sohn so weit gekommen ist. Und welche Fehler habe ich denn gemacht? Ich habe ihn doch immer ganz normal behandelt, solange er selber normal war. Aber wenn man ein Kind nicht mehr begreift, es liegt eben doch an der Veranlagung. Bitte, wenn ich als Vater versagt hätte, warum habe ich denn nicht auch an Eugen versagt? Er sieht dir doch Eugen an. Ja, Johanna. Natürlich ist Eugen mein Lieblingskind, aber er ist nicht dein liebes Kind geworden, weil er mein Lieblingskind war, sondern umgekehrt. Ich habe ihn geliebt, weil er ein so liebes Kind war. Und weil Frank ein so böses Kind war, ein so unglückliches Kind, er konnte sich auch auf Eugen nie einstellen. Ja. Ich glaube, er hat ihn von Anfang an gehasst. Du kannst es mir glauben, Johanna, bei jedem Streit zwischen den beiden hatte Frank die Schuld. Frank hasst Eugen. Und Eugen will von Frank nichts mehr wissen. Wenn ich zu Eugen sage, Frank ist jetzt zum Mörder geworden, würde Eugen mir antworten, das geht mich nichts an. Also wenn es möglich wäre, würde ich zu dir sagen, versuch dir einmal vorzustellen, Frank würde ein Mädchen ermorden. Und er würde zu mir kommen und sagen, Papa, du musst mir helfen. Ich kenne ein Versteck, an dem man die Leiche nie finden wird. Aber ich kann die Leiche da alleine nicht hintragen. Jemand muss mir helfen. Und du, Daddy, bist mein Vater. Was tun, Johanna? Du wirst mir ausweichen. Du wirst sagen, warum soll ich mir vorstellen, dass Frank einen Mord begeht? Und ich könnte sagen, ich hätte es geträumt. Ja, das ist überhaupt eine Idee. Ich habe dir alle ins kochende Wasser gelegt. Das Frühstück ist in vier Minuten fertig. Ich bin gerade fertig. Ich komme. Du bist so düster, Liebling. Aber ich bin beim Frühstück doch immer düster. Ja. An normalen Tagen, wenn du ins Büro musst. Aber heute ist doch Samstag. Samstag ist doch immer dein Tag. Das kommt, weil ich einen schrecklichen Traum hatte. Mhm. Erzähl doch mal. Du weißt doch, Träume interessieren mich. Ja. Ich bin gespannt, was du zu diesem Traum sagst. Ich komme nach Hause. Es ist schon dunkel. Ich habe im Büro Überstunden machen müssen. Naja, das ist ja nicht nur im Traum so. Du wirst ja auch in Wirklichkeit mit deiner Arbeit nicht mehr fertig. Aber Liebling, so kann man das doch nicht nennen. Und was hat das denn überhaupt mit meinem Traum zu tun? Ja, entschuldige. Also, bitte. Als ich nach Hause komme, das Garagentor hochschiebe, steht plötzlich eine Gestalt vor mir. Ich erschrecke natürlich. Dann erkenne ich, dass Frank ist. Sein Gesicht ist bleich. Er schließt hinter uns das Garagentor. In der Garage steht sein Auto. Ja, bitte, da haben wir es ja schon. Weil Frank zwei- oder dreimal sein Auto in deine Garage gestellt hat. Da träumst du nun davon. Da sieht man mal, wie tief solche Kleinigkeiten bei dir sitzen. Aber bitte, Liebling, lass mich doch erst meinen Traum zu Ende erzählen. Ja, also entschuldige. Also, wir stehen in der Garage. Frank flüstert mir zu. Daddy, du musst mir helfen. Du bist schließlich mein Vater. Er öffnet die Tür seines Autos. Ich erkenne auf dem Liegesitz ein junges Mädchen. Sie ist halbnackt. Und sie ist tot. Ich habe sie erwürgt, erklärt mir Frank. Ich wollte mit ihr, sie wollte nicht. Ich bekam plötzlich eine irrsinnige Wut auf alle Frauen und ich habe sie erwürgt. Jetzt musst du mir helfen, die Leiche zu verstecken. Ich kenne ein ideales Versteck. Es hat nur einen Haken, man kann die Leiche dort nur zu zweit hintragen. Ich brauche also einen zweiten Leichenträger. Und weil du mein Vater bist, sagt er, musst du das sein. Tja, das ist ja ein hochinteressanter Traum. Er verrät mir unheimlich viel über dich. Aber das habe ich ja im Grunde schon immer gewusst. Ja, Liebling, du hast schon immer alles gewusst, ja. Aber bitte warte das Ende ab. Ich sage im Traum zu Frank, natürlich, ich bin dein Vater. Ich helfe dir auch. Du brauchst als erstes einen Nervenarzt, damit du nicht durchdrehst. Professor Fischeis kennt dich. Er ist für uns der ideale Mann. Ich kriege das schon hin, dass er dir verminderte Zurechnungsfähigkeit bescheinigt. Lieber hänge ich mich auf, als dass ich mich zu Professor Fischeis in die Irrenanstalt sperren lasse, sagt Frank. Mit einer Erregung sage ich, wenn du das nicht tust, bist du wirklich verrückt. Er antwortet mir, du bist der Verrückte. Du bist doch bei diesem Irrenarzt in Behandlung gewesen. Worauf ich mich nicht beherrschen konnte und ihm eine Ohrfeige gab. Er setzte sich, schwer beleidigt natürlich, in sein Auto und fuhr mit der Leiche davon. Und dann? An dieser Stelle wurde ich wach. Du hast mich geweckt. Schade. Ich hätte gerne gewusst, wie es weitergegangen wäre. Glaubst du, dass ich die Polizei benachrichtigt hätte? Typisch für dich. Was? Alles. Du wirst zugeben, dass ich als Lehrerin von Psychologie etwas verstehe. Ja, du hast immer gern Zensuren verteilt. Dieser Traum ist zugleich ein Wunschtraum und ein Albtraum. Dein Wunsch ist, ganz unbewusst natürlich, ein Mord an einer Frau. Stellvertretend für alle Frauen. Aber ich habe doch nicht geträumt, dass ich den Mord begehe. Ja, das ist ja typisch. Weil du ein stark gehemmter Mensch bist, überträgst du die Tat auf deinen Stellvertreter, deinen Sohn. Der ist ja dein Produkt. Jetzt kommen wieder deine alten Thesen. Nein. Dieser Traum macht doch deutlich, wie ähnlich ihr beiden euch seid, Frank und du. Wie Feuer und Wasser. Ja, ihr könnt euch gar nicht vertragen. Das ist wie bei einem Schachspiel. Gleiche Figuren auf beiden Seiten. Die weißen Figuren sind den schwarzen völlig gleich. Und sie müssen sich gegenseitig ausmerzen, denn sie spielen dasselbe Spiel. Und wenn man dasselbe Spiel spielt, muss man nämlich gegeneinander spielen. Verstehst du? Wenn du recht hättest, müsste ich mit Eugen dauernd Streit haben. Alle sagen das, Eugen mir gleich. Ja, alle, die dir schmeicheln wollen. Oh, nun schmeichelst du mir aber, Liebling. Richard, wenn ich dir zu verstehen gebe, dass Eugen dir nicht gleicht, dann ist das wirklich eine kleine Schmeichelei. Ich habe immer geschwiegen, weil ich dir nicht wehtun wollte. Eugen ist ja dein ganzer Stolz. Aber ich kann ihn nicht ausstehen. Er ist ein typischer Erfolgsmensch. Ich habe ein Herz für die Schwachen. Habe ich etwa je versucht, aus dir einen Erfolgsmenschen zu machen? Naja, da hätte ich kläglich versagt. Du treibst es auf die Spitze. Ich habe durchaus Erfolge, soweit es in meinem Beruf möglich ist. Ich hätte vielleicht nicht Beamter werden dürfen, wenn ich wie Eugen... Ich kann dir Jugendbilder von mir zeigen, auf denen ich wie Eugen aussehe. Aber deine Ähnlichkeit mit Frank ist viel verblüffender. Die gleichen Augen, der gleiche Mund, das gleiche Kinn. Aber es besagt schon ein Gesicht. Außerdem sehen wir uns heute überhaupt nicht mehr ähnlich. Ich habe mich sehr gewandelt. Zum Guten. Aber in deinen Träumen kommt der unverfälschte Richard, der Vater von Frank, wieder zum Vorschein. Ein Mädchen, das nicht will, das wird erwürgt. Ein Sohn, der nicht pariert, wird geschlagen. Gewalt. Du bist im Grunde ein gewalttätiger Mensch, Liebling. Du versuchst dich nur zu beherrschen. Johanna, Liebling, ich möchte jetzt wissen, ob ich im Traum etwas falsch gemacht habe. Ob ich, wie die Gegebenheiten im Traum nun einmal waren, mit Frank richtig umgegangen bin. Nein, du hast auch im Traum alles falsch gemacht. Du kannst weder in Wirklichkeit noch im Traum mit Frank richtig umgehen. Du kannst überhaupt mit Menschen nicht umgehen. Nein, und Frank kann es auch nicht. Das ist es ja. Das ist ja euer Problem. Ja. Weißt du, ob Frank heute Nacht nach Hause gekommen ist? Als ich einschlief, war er noch nicht da. Und du stiefst ja später an, ja? Frank ist doch jetzt 23. Er kann nach Hause kommen, wann er will. Frank! Nun weck ihn doch nicht auf. Du weißt doch, er schläft Samstag gern aus. Frank! Frank! Frank! Er ist heute Nacht überhaupt nicht nach Hause gekommen. Sein Bett ist noch unberührt. Na und? Er ist 23. Irgendwas wird er heute Nacht schon berührt haben. Ich bitte Sie, Herr Flotau. Es ist sogar gut, dass Sie zu mir gekommen sind. Ich habe Sie ja schließlich schon früher behandelt. Ich kenne Ihre Psyche. Bei Ihnen besteht die Gefahr, dass sich etwas aufstaut, wenn ich es einmal laienhaft ausdrücken darf. Ja, Herr Professor, das haben Sie mir ja damals schon gesagt. Wissen Sie, seit ich mich selber beobachte, kann ich es manchmal direkt fühlen. Aber kann ein solcher Stau diese rätselhafte Angst erklären? Oh ja. Es ist komisch. Am Tag bin ich ein ganz normaler Mensch, aber nachts kommt die Angst. Es sind nicht etwa Albträume. Ich werde wach vor Angst und kann mich gar nicht erinnern, was ich geträumt habe. Ich bin wach geworden und habe eine irrsinnige Angst. Ich habe plötzlich Angst vor einem Krieg. Tagsüber denke ich gar nicht an so etwas. Zwei- oder dreimal war es die Angst, mein Sohn könnte mich ermorden. Welcher Sohn, der Ältere oder der Jüngere? Der Jüngere natürlich. Frank, Sie kennen ihn ja. Ich liege dann wach und kämpfe eine Stunde lang gegen die Angst an. Ich sage mir, das würde Frank nie fertig bringen. Ein geplanter Mord ist gar nicht seine Art, selbst wenn er damit ein Problem lösen könnte. Er ist doch noch nie fähig gewesen, ohne Hilfe eines anderen ein Problem zu lösen. Er könnte mich höchstens in einem Anfall von irrsinniger Wut töten. Aber davor habe ich gar keine Angst. Stattdessen habe ich einmal Angst gehabt, ich könnte jemand töten. In irrsinniger Wut. Wen? Spielt das eine Rolle? Ja. Ich weiß es nicht mehr. Da gibt es kein Ereignis, das in einem Zusammenhang mit diesen Symptomen stehen könnte. Frank ist seit 4 Tagen verschwunden. Wissen Sie warum? Ich weiß es nicht genau. Aber Sie haben eine Ahnung. Erzählen Sie. Herr Flotau, erzählen Sie. Ich weiß nicht, Herr Professor. Vielleicht sollten wir es in diesem Fall doch einfach mit einem Medikament versuchen. Das letzte Mal hat mir ja letztlich auch nur das Medikament geholfen. Ja, das sehen Sie ganz falsch, Herr Flotau. Gewiss, Herr Professor. Ich dachte nur, es gibt eben Geheimnisse. Bitte, Herr Flotau, behalten Sie Geheimnisse für sich. Ein paar Pillen gegen die Angst sind schnell verschrieben und meine Zeit ist kostbar. Der Apotheker hätte Ihnen vielleicht auch alleine helfen können. Für Menschen wie Sie wird einmal der Medizinautomat konstruiert werden. Richard. Ja, Liebling? Wenn ich so sehe, mit welcher Gründlichkeit und Eile du neuerdings die Zeitungen durchsiehst. Du suchst ja gerade so mit dem Finger. Sag mal, suchst du etwa eine Meldung über einen Leichenfund? Wie kommst du denn darauf? Naja, Frank ist seit einer Woche verschwunden, ohne ein Lebenszeichen. Der Junge könnte sich was angetan haben. Nein, nein, ich mache mir überhaupt keine Sorgen. Naja, du solltest dir aber Sorgen um deinen Sohn machen. Ich verstehe nicht, warum du keine Vermisstenanzeige erstatten willst. Weil du nämlich tief in deiner Seele Angst vor der Polizei hast, das ist es. Also erst sagst du, du verstehst nicht und dann weißt du es plötzlich wieder so genau. Aber um es dir zu beweisen, ich rufe die Polizei an. Natürlich nicht heute am Samstag, aber am Montag. Vorher beschäftigen die sich ja doch nicht damit. Damit geben wir Frank auch noch 2 Tage Zeit. Ja, du machst es dir leicht. Du schluckst einfach deine Pillen. Ich hab recht gehabt. Ich hab gleich gesagt, dass es nach Regen aussieht. Jetzt werde ich auch noch nass. Aber die Luft ist so gut. Ach, was ist kalt? Kalt und nass. Dieser Sonntagsspaziergang ist eine Marotte von dir. Es regnet doch immer schlimmer. Komm, lass uns laufen. Liebling, ich lauf doch nicht vor ein paar Regentropfen davon. So ein Spaziergang ist für mich eine angenehme Entspannung. Du guck mal, da brennt ja Licht in unserer Wohnung. Tatsächlich. Das kann nur eins bedeuten. Frank! Frank ist zurück. Frank! Hallo! Ja. Wo ist Daddy? Hier bin ich. Ah, hallo, Daddy. Bin wieder da. Hast du mich sehr vermisst? Es ist irgendetwas Erfreuliches passiert, Frank. Das merke ich dir an. Erzähl doch mal. Du gestattest, dass ich diesen Lärm vorübergehend abstelle, damit wir dich besser verstehen können. Ja, okay. Also, setzt euch. Hab eine Menge erlebt in der Woche. So. Ja, ich bin einfach nicht dazu gekommen, euch anzurufen. Tut mir wirklich leid. Wie schade, dass Johanna heute ihr Kränzchen hat. Kränzchen. Entschuldige, Liebling, aber wie soll ich es nennen? Ihr solltet euch endlich einen Namen geben. Intellektueller Weiberzirkel oder so ähnlich. Bist du wütend, Liebling? Warum? Es tut mir nur leid für Frank, dass er als heimgekehrter Sohn den Abend mit seinem Vater allein sein wird. Da hast du etwas vor, Frank? Was soll ich denn vorhaben? Wenn euch graut vor dem Alleinsein zu zweit, dann stellt euch doch das Fernsehen an. Schluss jetzt mit der Komödie. Johanna ist fort. Wir sind allein. Raus jetzt mit der Wahrheit. Was hast du wirklich in dieser Woche gemacht? Ich habe euch nicht belogen. Ich war wirklich in Westerland. Schön dort im Oktober. Und du hast im Spielcasino über 5000 Mark gewonnen? Lächerlich. Ich hatte eine Glückssträhne. Du warst ja völlig abgebrannt. Du konntest nicht einmal Geld für den Mindesteinsatz haben. Das Mädchen hatte über 200 Mark bei sich. Das war mein Einsatz. Was hast du mit der Leiche gemacht? Sei unbesorgt. Man wird sie nie finden. Ich hab dir doch gesagt, dass das Versteck ideal ist. Übrigens hätte dort noch eine zweite Leiche Platz. Was willst du damit sagen? Ich wollte nichts gesagt haben. Du brauchtest einen zweiten Mann, um die Leiche zu tragen. Ja. Und ich dachte, wenn mir einer helfen muss, dann du. Leider irrte ich. Wer hat dir geholfen, die Leiche zu tragen? Rat mal, warum ich mich eine Woche versteckt gehalten habe. Ist das eine Antwort auf meine Frage? Ja. Ich habe mich nämlich versteckt gehalten, weil ich damit gerechnet habe, dass du mich bei der Polente verpfeifst. Du hast es nicht getan. Darum komme ich zurück. Wahrscheinlich hast du gehofft, ich würde meine Drohung mit dem Selbstmord wahrmachen. Naja, dieses Thema ist ja nun erledigt. Vielleicht gerätst du darüber so in Wut, dass du mich doch noch verpfeifst. Du willst es wohl ausprobieren, was? Du willst mich zur Probe mal in Wut bringen. Jedenfalls bin ich vor dir auf der Hut. Ich verrate dir nichts mehr. Natürlich hat mir jemand geholfen. Aber wer? Woher weißt du eigentlich, dass ich dich nicht angezeigt habe? Ach, ich habe zum Beispiel jeden Tag genau die Zeitungen studiert. Und was hast du zum Beispiel darüber hinaus getan, um ganz sicher zu sein? Das fällt wieder unter streng geheim. Wie kannst du bloß weiterleben mit einem Mord auf dem Gewissen? Mit einem Raubmord sogar. Du hast du ja auch noch das Geld genommen. Ich komme drüber weg. Es gibt eine Menge Tote, jeden Tag auf der ganzen Welt. Ein toter Mensch mehr. Gestorben wäre sie eines Tages doch. Und so eine wie die, die wird nicht sehr alt. Und die trauert auch keiner. Die war nicht viel wert. Glaubst du, dass du mehr wert bist? Für dich natürlich nicht. Für wen denn sonst? Was nie ist, kann ja noch werden. Erstens habe ich nun ein ganz gutes Startkapital. Und zweitens, ja, auch wenn es dich schockiert, es hat mir irgendwie geholfen. Ich bin freier geworden. Nee. Nicht, dass es nun so weitergehen soll, im Gegenteil. Ich brauche es jetzt nicht mehr. Wenn man einmal einen Mord begangen hat... Hast du Angst, dass ich zum Massenmörder werde? Zum Frauenwürger? Keine Sorge. Ich weiß doch, dass es nicht gut gehen kann. In meinem idealen Versteck ist auch bloß noch Platz für eine Leiche. Das sagst du nun schon zum zweiten Mal. Was soll das? Ich weiß, was du jetzt denkst. Sollst du ruhig. Aber mach du dir nicht zu viele Sorgen. Du bist ja nicht der einzige Mitwisser. Da ist auch noch der gute Kamerad, der mir beim Tragen helfen musste. Ich habe also zwei Mitwisser. Aber nur noch Versteck für eine Leiche. Herr Hauptkommissar Vögtli, Sie sind der Leiter der Mordkommission. Ja, das ist mein Ressort. Klingt schlimmer, als es ist. Ich habe ein sehr schweres Geständnis zu machen. Mein Sohn... Ja? Ich habe einen 23-jährigen Sohn, der mir schon immer sehr viel Kummer gemacht hat. Er hat auch einige Jugendstrafen. Frank Flotau. Vielleicht ist er Ihnen sogar ein Begriff. Was für ein Geständnis wollten Sie mir machen, Herr Flotau? Geständnis ist vielleicht nicht das richtige Wort. Es ist allenfalls das Geständnis, dass ich ein Denunziant bin. Ich denunziere meinen eigenen Sohn. Mein Sohn hat am Freitag vor einer Woche ein Mädchen ermordet. Wann kommt es denn zum Prozess, Herr Flotau? Ach, so etwas dauert ein Jahr oder noch länger. Und man hat Frank hier erst vor einer Woche verhaftet. Man verhört und verhört mich und meine Frau und Eugen und natürlich immer wieder Frank. Hat Frank inzwischen gestanden? Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher, dass er irgendwann gesteht. Ich kenne ihn. Er hält nicht durch. Er ist weich. Haben Sie ihn heute besucht? Nein, es ist besser, wenn ich ihn nicht besuche. Ach, ich frage auch nur, weil mein Vater bildet sich nämlich ein, dass er Frank heute gesehen hat. Oh. Vor Ihrer Haustür, so um 6 Uhr. Vor 2 Stunden. Aber mein Vater sieht ja nicht mehr gut und um 6 war es ja auch schon dunkel. Dunkel und neblig, da sieht man leicht Gespenster. Machen Sie jetzt Ihren Sonntag... Machen Sie jetzt Ihren Sonntagsspaziergang immer alleine, Herr Flotau? Meine Frau ist etwas erkältet. Und Nebel hasst sie. Ich habe heute einen besonders langen Spaziergang gemacht. Es war schön, einmal wieder allein zu sein. Aber ich freue mich trotzdem, dass Sie ein Stück mit mir gegangen sind. Manchmal habe ich jetzt nämlich das Gefühl, dass mir alle aus dem Wege gehen. Johanna? Bist du schon wieder zurück, Johanna? Johanna? Nein, das Licht muss ich wohl selber angemacht haben. Vorhin, als ich ging, ganz in Gedanken. Nein, Daddy. Frank! Ich habe das Licht angemacht. Mein Gott, hast du mich erschreckt. Es tut mir furchtbar leid, Daddy. Das hätte deinen Nerven ja den Rest geben können. Wo kommst du her? Verrückte Frage. Aus dem Untersuchungsgefängnis natürlich. Du bist ausgebrochen. Ich wollte mal wieder mit dir sprechen, Daddy. Ohne Aufpasser. Aber du hast ja nicht mal gewagt, mit mir zu sprechen, wenn bewaffnete Bullen dabei waren. Hast du auf der Flucht... Ich meine, hast du einen von ihnen umgelegt? Weiß ich nicht. Kann mich nicht mehr erinnern. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. War das nicht dein guter Rat vor 2 Wochen in der Garage? Was willst du von mir? Erstmal will ich sehen, ob du mich wieder verpfeifst. Ich habe mich extra neben das Telefon gesetzt, damit ich hören kann, wie der Bulle auf der anderen Seite sich über deinen Anruf freut. Verschwinde! Ich gebe dir eine gute Stunde Vorsprung! Verschwinde! Ich habe schon auf Sie gewartet, Herr Flotau. Herr Kommissar, so dürfen Sie mit Frank nicht umgehen. So gibt er doch nie etwas zu. Nein! Sie müssen ihn anschreien, Sie müssen ihn einfach niederschreien... Sie müssen ihn notfalls schlagen, das kann er doch nicht ertragen. Dafür ist er zu weich. In diesem Fall wäre unbarmherzige Härte die einzig richtige Methode gewesen. Er hätte gestanden, er hätte ihn sogar verraten, wo er die Leiche versteckt hat. Und damit hätten Sie ihn unwiderruflich gehabt. Stattdessen lassen Sie ihn frei. Beruhigen Sie sich, Herr Flotau. Sie mögen ja recht haben, aber solange wir die Leiche nicht gefunden haben, können wir Ihrem Sohn praktisch nichts beweisen. Ein Schuldbeweis ohne Leiche, das ist eine äußerst schwierige Aufgabe. An der Sie, Herr Hauptkommissar Vögtli, wohl immer scheitern, ja. Scheitern ist nicht das richtige Wort, Herr Flotau. Wir konnten recht erfolgreich ermitteln. Und was haben Sie ermittelt? Ihr Sohn hat alles geleugnet. Ich habe ihm vorgehalten, warum sollte Ihr Vater diese Geschichte denn erfunden haben? Ihr Sohn sagte, mein Alter tickt doch nicht ganz richtig. Kennen Sie den Irrenarzt Professor Fischeis? Bei dem ist er in Behandlung. Natürlich kenne ich Professor Fischeis gut. Er tritt ja vor Gericht häufig als psychiatrischer Gutachter auf. Wir nennen ihn den psychiatrischen Entlaster. Ich glaube, er würde auf Wunsch jeden für unzurechnungsfähig erklären. Sie so gut wie mich. Ich bin doch nicht wegen einer Geisteskrankheit bei ihm in Behandlung. Ich leide lediglich unter unerklärlichen Angstzuständen. Mhm. Wir haben Professor Fischers nicht gefragt. Er hätte sich ohnehin auf seine ärztliche Schweigepflicht berufen. Immerhin konnten wir ermitteln, dass Sie sich kurz vor Ihrer Anzeige erneut in seine Behandlung begeben mussten. Und was haben Sie sonst noch ermittelt? Wir haben Ihre Frau verhört. Sie hat gesagt, ja natürlich, die Geschichte kenne ich. Aber das war doch nur ein Traum. Das hat mein Mann nur geträumt. Ich kann es beschwören, er hat mir seinen Traum am nächsten Morgen erzählt. Es war genau dieser Traum. Ach, Gott, ja. Ich habe meine Frau angelogen. Ich habe diese Geschichte vom Traum erfunden, ja. Mhm. Ja, weil ich... weil meine Frau oft so eigenartig ist. Auf mich machte Ihre Frau einen ganz normalen Eindruck. Normal? Was heißt normal? Sie halten mich wohl für verrückt? Nein, nein, Herr Schlotter. Und was heißt verrückt? Es kommt eins zum anderen, das ist es. Es ist uns leider kein Mädchen als vermisst gemeldet, auf das Ihre Beschreibung genau passt. Nun ist Ihre Beschreibung ja auch nicht sehr genau. Natürlich gibt es viele Vermisstenmeldungen, viel zu viele. So einfach ist das also. Man begeht einen Mord. Den Zeugen, der die Leiche gesehen hat, erklärt man für verrückt. Im Zweifel immer für den Angeklagten, niemals für den Zeugen. Darum braucht man sich auch nicht, um ein Alibi zu sorgen. Haben Sie überhaupt nach einem Alibi gefragt? Oder wollten Sie so hart nicht mit ihm ins Gericht gehen? Ja, lieber Herr Flotter, wissen Sie denn gar nicht, dass Ihr Sohn ein Alibi hat? Nein. Nein, das kann doch nicht möglich sein. Also jetzt bringen Sie mich wirklich durcheinander. Frank hat ein hieb- und stichfestes Alibi? Es hat einen Schönheitsfehler zugegeben. Die Person, die ihm dieses Alibi gibt, ist sicher nicht ganz unbefangen. Aber es überrascht mich wirklich, dass Sie davon nichts wissen. Kenne ich diese Person denn? Natürlich. Unter Franks sogenannten Freunden ist nicht eine einzige glaubwürdige Erscheinung. Es handelt sich nicht um einen Freund, sondern um seinen Bruder. Eugen. Ja, Eugen, Ihr älterer Sohn. Er hat einen ausgezeichneten Ruf. Natürlich kann man einwenden, er sei Franks Bruder und ein Alibi, das einem der eigene Bruder gibt, sei nicht viel wert. Natürlich. Aber es kam durch Zufall zustande, wenn wir Eugen glauben dürfen. Vielleicht darf ich Ihnen noch eine Frage stellen. Wenn Frank ein Mädchen erwürgt hätte, stellt sich die Frage, ob sich das Mädchen nicht gewehrt hat. Ob sie nicht geschlagen und gekratzt hat. Er hat wohl Zeugen, die ihn am nächsten Tag ohne Schramme im Gesicht gesehen haben. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, er hatte auch keine Kratzspuren, nein, nein. Wissen Sie das sicher? Ja, ich sehe sein Gesicht noch ganz genau vor mir. Nein, im Gesicht hatte er keine Schramme. Aber es gibt mehrere Zeugen, die ihn am nächsten Tag mit einem blutunterlaufenden rechten Auge gesehen haben. Sie, Herr Flotow, haben es nicht gesehen. Das beweist überhaupt nichts. Wissen Sie, ich habe ihn verschwiegen... Ja, was meinen Sie? Was beweist das blaue Auge? Es beweist, dass Frank an dem fraglichen Abend wirklich mit seinem Bruder Eugen zusammen war. Eugen hat das blaue Auge nämlich verursacht. Es ist an diesem Abend, einwandfrei an diesem Abend, nämlich Folgendes geschehen. Ihr Sohn Eugen verließ gegen 7 Uhr das Geschäft. Er war wie meist der Letzte. Als er den Hof betritt, sieht er eine Gestalt, die an seinem Mercedes kauert und dabei ist, die Luft aus dem linken Hinterreifen zu lassen. Er erkennt in dieser Gestalt seinen Bruder Frank. Ja, das ist ja eine hanebüchene Geschichte. Die glauben Sie? Es ist bezeugt, dass Frank schon vorher einmal seinem Bruder die Luft aus dem Reifen gelassen hat. Ja, eben. Darum könnten Sie sich dieses Alibi auch ohne viel Fantasie zusammenbasteln. Ihr Sohn Eugen hat Frank gerade noch rechtzeitig überrascht. Es kam zu einem Handgemenge, in dem Eugen Frank zu Boden schlug. Er hat ihn am rechten Auge getroffen. Frank war regelrecht K.O. Eugen hat ihn ins Büro geschleppt und ihn mit Eiswasser und Pulverkaffee wieder so weit hergestellt, dass er ihn mit ruhigem Gewissen rausschmeißen konnte. Das hat ungefähr eine Stunde gedauert. Wenn diese Geschichte stimmt, dann kann Frank nicht bei Ihnen um 8 Uhr in der Garage gewesen sein, ohne blaues Auge. Ich sage jetzt nichts mehr. Nee. Vorläufig. Aber es kann sein, dass wir uns noch einmal sprechen, Herr Hauptkommissar. So, Papa. Hier kann uns keiner belauschen. Hier können wir über alles sprechen. Eugen, du warst es, der Frank die Leiche tragen half. Woher weißt du das? Weil du an diesem Abend sein blutunterlaufenes Auge gesehen hast. Ich habe Frank geschlagen. Als ich meine Anzeige machte, vergaß ich das zu erwähnen. Das war mein Fehler. Frank ist zu dir ins Geschäft gefahren und er konnte damit rechnen, dass du noch allein im Büro bist. Trotz all dem, was zwischen euch geschehen ist, hatte er einen Funken Hoffnung, dass du ihm aus irgendeinem Brudergefühl heraus aus der Patsche hilfst. Und du hast es getan. Eugen. Warum? Weil er mein Bruder ist. Nein, weil du nicht der Bruder eines verurteilten Mörders sein wolltest. Du hast an deine Karriere gedacht. Es war ein vielschichtiges Problem. Ich habe es mir gut überlegt. In solch einem extremen Fall ist Bruder eben doch Bruder. Und deinen Vater lässt du dabei über die Klinge springen. Wieso das denn? Ich gelte jetzt als geistesgestörter Denunziant. Ich konnte gar nicht damit rechnen, dass du Frank denunzieren würdest. Ich habe nämlich nicht gewusst, dass Frank vorher bei dir war. Das hat er mir wohlweislich verschwiegen. Ich glaubte, das Mädchen hätte ihm das Auge blutig geschlagen. Nachher blieb mir keine andere Wahl. Eugen, wo ist das ideale Versteck, in dem noch für eine zweite Leiche Platz ist? Warum willst du das wissen? Weil ich... Weil du was? Du wirst es mir ja doch nicht verraten. Ich glaube, wir haben uns jetzt nichts mehr zu sagen. Guten Abend, Liebling. Ah, da kommst du ja doch noch. Ich dachte schon, wir sehen uns nicht mehr. So. Was machst du denn da, Johanna? Ich pack meine Sachen. Ich verlasse dich. Ich hab's geahnt. Ich bin doch kein da. Bitte? Wenn du willst, dann geh doch. Geh doch. Raus mit dir! Am Anfang hast du mir leid getan. Aber mit dem Mitleid ist es wie mit der Liebe. Das sind Gefühle, die sterblich sind. Und Gestorbenes wirst nicht wieder lebendig. Also mach kein Theater, gib dir keine Mühe. Ich mach doch gar kein Theater. Darf ich wenigstens fragen, wohin du willst? Wieder in ein möbliertes Zimmer mit Badbenutzung am Samstag? Ich gehe zu Frank. Nein. Er hat eine Wohnung gefunden, die genau für uns beide passt. Frank braucht mich jetzt. Du tust mir Unrecht. Frank hat den Mord wirklich begangen. Ja. Ich schwöre es dir. Bei deinem Professor Fischeis bist du nun sicher in besseren Händen als bei mir. Der hört dir sicher noch zu. Wenn auch unter anderen Gesichtspunkten. Hast du denn keine Zweifel? Hast du denn gar keine Angst vor Frank? Vor dir habe ich mehr Angst. Glaubst du, dass ich dich umbringen könnte? Ja? Warum eigentlich nicht? Warum solltest du das eigentlich nicht glauben? Es lässt sich nicht leugnen, dass Frank und ich einiges gemeinsam haben. Ich glaube, dass ich Frank noch hinkrieg. Du warst schon zu alt, als ich dich in meine Hände bekam. Du bleibst Bastard! Ja, das ist typisch für dich. Jetzt versuchst du es wieder mit Gewalt. Ich versuche es ja gar nicht mit Gewalt. Was weißt du denn, was Gewalt ist? Ich könnte dich... Lass mich in Ruhe. Nimm deine Hände weg. Richard! Hilfe! Hilf mir, Eugen, hilf mir. Was ist? Hilf mir, Johanna ist tot. Ich habe sie erwürgt. Um Himmels Willen, Papa. Wie konntest du denn sowas tun? Ich hatte plötzlich eine irrsinnige Wut. Frank hat es genauso genannt. Wir, Frank und ich, spielen dasselbe Spiel, hat Johanna einmal gesagt. Wir haben die gleichen Figuren, der eine in schwarz, der andere in weiß. Schwarz zieht, weiß zieht nach. Ich habe mich ehrlich gesagt immer gewundert, wie du es mit Johanna ausgehalten hast. Aber... Es hätte doch andere Möglichkeiten gegeben. Nein, Eugen, du verstehst mich nicht. Ich wollte sie nicht loswerden, im Gegenteil. Ich war ja abhängig von ihr. Dass sie mich verlassen würde, war unerträglich. Doch dass sie zu Frank wollte, war noch unerträglicher. Eifersucht, ja. Eifersucht, obgleich ich Johanna wahrscheinlich gehasst habe. Als ich ihr die Kehle zudrückte, begriff ich, dass es ein Verlangen war, ihr einmal die Kehle zuzudrücken. Ich hätte vielleicht den Griff noch rechtzeitig lockern können, aber... Plötzlich dachte ich, wir haben ja noch Platz für eine zweite Leiche. Und Eugen kennt das Versteck. Eugen wird mir helfen. Ja, natürlich, Papa. Wenn ich Frank geholfen habe, helfe ich dir natürlich auch. Außerdem bleibt mir gar nichts anderes übrig. Guten Abend, Herr Flotter. Herr Hauptkommissar Vögtli. Ja, guten Abend. Bitte, kommen Sie doch herein. Was führt Sie zu mir? Eigentlich nur mein schlechtes Gewissen. Kommen Sie doch, machen wir es uns bequem. Hm? Haben Sie übrigens schon ein Lebenszeichen von Ihrer Frau? Nein, leider nicht. Nun ist sie schon bald 2 Wochen verschwunden. Sie sehen gar nicht gut aus. Na, ich kann es verstehen. Es muss ja eine schreckliche Last sein, sich dabei noch verdächtig fühlen zu müssen, seine eigene Frau ermordet zu haben. Deswegen komme ich übrigens auch vorbei. Glauben Sie, dass die Leute mich verdächtigen? Haben Sie mich etwa verdächtigt? Nein, so kann man es nicht nennen. Gedanken müssen wir uns natürlich machen, solange ein Mensch verschwunden ist. Wenn Ihre Frau gefunden wird, dann ist alles klar. Und wenn nicht, Sie wissen ja, auch wenn wir überzeugt wären, dass Sie sie getötet hätten, ohne Leiche sind wir praktisch machtlos. Naja, wenn. Wir Kriminalisten haben sowieso jeden im Verdacht. Später hat sich der Verdacht dann ja auch gegen Ihren Sohn gerichtet, zu dem Ihre Frau an jenem Abend ja bekanntlich wollte. Aber am Anfang hatte natürlich die Aussage ihrer Nachbarin einiges Gewicht. Sie hörte, wie sie mit ihrer Frau einen heftigen Streit hatten. Sie hörte, wie ihre Frau um Hilfe schrie. Das habe ich Ihnen doch alles erklärt. Natürlich hatten wir einen heftigen Streit. Ich wollte nicht zulassen, dass sie zu einem Mörder zieht. Mein Sohn ist ein Mörder, auch wenn Sie mir noch immer nicht glauben. Ich wollte ihr den Koffer entreißen, ich packte sie am Handgelenk und verdrehte ihr den Arm. Dabei tat ich ihr wohl sehr weh. Und weil sie bis zur Hysterie erregt war, schrie sie laut, Hilfe, Hilfe, nimm deine Hände weg, lass mich los. Da habe ich erschrocken losgelassen. Wir hatten uns dann nichts mehr zu sagen. Ich habe die Wohnung verlassen, noch vor ihr. Und als ich spät in der Nacht zurückkam, war sie fort. Mhm. Niemand kann Ihnen beweisen, dass es anders war. Tja, Herr Flotau, so ist es. Sie sehen wirklich angegriffen aus. Umso mehr wird es Sie freuen, dass ich eine Überraschung für Sie habe. Es gibt eine interessante Neuigkeit. Ach, das ist aber schön. Was ist es denn? Sie irren, wenn Sie meinen, ich hätte Ihnen die Geschichte von der Mädchenleiche einfach nicht geglaubt. Wir hatten keine Beweise, das war alles. Als nun auch noch Ihre Frau verschwand, haben wir uns die neue Wohnung Ihres Sohnes vorgenommen, weil in ihr nach meiner Meinung, erschrecken Sie nicht, Ihr Sohn Ihre Frau ermordet hat. Wir fanden in der Wohnung, sehr gut versteckt, einen wertvollen Brillantring. Wir konnten ermitteln, dass dieser Ring einem jungen Mädchen gehört hatte, das in diesen Tagen als vermisst gemeldet wurde. Und Ihre Beschreibung von der Leiche trifft auch ganz gut auf dieses Mädchen zu. Warten Sie, ich habe ein Bild von ihr. Ist sie das? Ich kann es nicht sagen. Schade. Sehr schade. Naja, Sie haben uns trotzdem wertvolle Hilfe geleistet. Wir haben uns Ihren Sohn natürlich noch einmal vorgeknöpft. Woher er den Ring hat und so weiter. Ehrlich gesagt, ich hatte wenig Hoffnung. Er hätte den Ring von einem unbekannten jungen Mann gekauft, behauptete er. Er hätte sich schon gedacht, dass es heiße Ware sei, denn der Ring sei ihm weit unter Wert angeboten worden. Wer glaubt das schon? Aber beweisen Sie ihm einmal, dass er lügt, ohne Leiche, aussichtslos. Aber ich musste an Ihre Worte denken. Sie müssen ihn anschreien, Sie müssen ihn einfach niederschreien, Sie müssen ihn notfalls schlagen. Ich wollte Ihnen da keine Vorschriften machen, ich war erregt. Es war ja auch Unsinn, was ich sagte. Sagen Sie das nicht. Versuchen, habe ich mir gesagt, kann man es in diesem Fall vielleicht einmal. Mir liegt sowas nicht. Ich bin auch im Prinzip dagegen. Aber wir haben da einen Kollegen, nächstes Jahr wird er pensioniert. Er ist doch schon in eine andere Abteilung versetzt worden, weil sich die Beschwerden über seine raue Verhörtaktik häuften. Kollege Müller, habe ich zu ihm gesagt, versuchen Sie bei diesem jungen Frank Flotau doch mal Ihr Glück. Es hat mir richtig wehgetan, wie ich ihn durch zwei geschlossene Türen... Sie hätten Frank nicht, gehört. Nein, ich bin sein Vater, ich ja, muss protestieren. Ja, Sie haben recht. Aber Hauptsache, wir haben sein Geständnis, nicht wahr? Das haben wir nämlich nun. Den Mord an Ihrer Frau hat er nicht zugegeben. Den hat er vielleicht auch gar nicht begangen. Aber ohne diesen vielleicht falschen Verdacht hätten wir seine Wohnung nicht so genau untersucht, wir hätten den Ring nicht gefunden und wir hätten ihn nie dazu gebracht, den Mord an dem jungen Mädchen zu gestehen. Es war genau so, wie Sie es uns erzählt hatten. Dann wissen Sie ja, dass ich die Wahrheit gesagt habe. Alle Zweifel an Ihnen waren unberechtigt, Herr Flotau. Darum sprach ich von schlechtem Gewissen. Ihr Sohn hat Ihre Aussage exakt bestätigt. Er hat uns erzählt, wie Sie ihn schlugen, wie Sie ihn mit der Leiche wieder fortschickten, wie er die Leiche versteckte. Und wer ihm dabei half. Und wo er sie versteckte. Da hätten wir sie wirklich nie gefunden. Haben Sie sie schon gefunden? Die beiden Leichen. Meinen Sie? Ja. Ihr Sohn Eugen hat übrigens clever, sehr clever, das Nötige und Unvermeidliche zugegeben. Er wird billig davonkommen. Er spielt auf der Gefühlswelle. Er musste ja helfen, er war ja der Bruder. In dem einen Fall. In dem anderen Fall war er sogar der Sohn, sagt er. Hat er da übrigens recht, Herr Flotau? Ja, Herr Hauptkommissar. In dem anderen Fall war er der Sohn des Mörders.